Mit Brasseur de Beaubourgs Entdeckung des Manuskripts von de Landa beginnt die Epoche der Majestik. Er erläutert das System ihrer Zahlen und Rechnungen, beschreibt ihre chronologischen Zeichen und astronomischen Kenntnisse, ihre religiösen Vorstellungen und Gebräuche, teilt die Bedeutung der Glyphen kalendarischer Inschriften mit. Seitdem lassen sich die Datenangaben der Glyphentexte lesen. Ein Drittel der Glyphen seien seither entziffert, sagt die Majestik. Aber das trifft nur auf den äußerlichsten Aspekt zu. De Landa teilt beispielsweise die Namen der 20 Maya-Tage mit. Mit diesen Tagesnamen lässt sich zwar ein Datum als Datum erkennen, aber für die Maya waren die Tage Götter, die auf ihren Rücken die Zeit wie einen riesigen Stein tragen und sich einander weiterreichen. Die Tagesglyphen sind als Namen lesbar geworden. Für die Entzifferung von Datenangaben genügt das, aber die Bedeutung dieser Namen, der Inhalt der Glyphen, blieb so unbekannt wie zuvor. Diego de Landa, dessen Relation de las Cosas de Yucatán die Basis der Majestik darstellt, kam 1549 mit anderen Franziskanern zur Missionierung der Maya nach Yucatán. Ihn erfüllte der Geist der spanischen Inquisition. Auf einem zeitgenössischen Porträt sieht er aus wie ein bigotter Ignatius von Loyola. Bei seiner missionarischen Tätigkeit geht er systematisch vor. Als erstes lernt er Maya. Dann entwirft er ein strategisches Missionsprogramm und setzt es in die Tat um. Kernstück der Planung, die Kinder. Schon im jüngsten Alter wird die Nachkommenschaft der Maya-Elite von de Landa requiriert. Ebenso nimmt er sich der vielen durch die Conquista bedingten Waisen an. Sie werden in Erziehungsheime gesteckt, Gehirn gewaschen und ideologisch gedrillt zu Spitzeln ausgebildet, dann zu den Familien zurück oder ins Volk geschickt, wo sie vorzügliche Arbeit als Denunzianten leisten. Um die verstreute Lebensweise der Maya zu unterbinden und die Beziehungen zu traditionellen Zentren zu unterbinden, geht er drakonisch vor. Konzentration um Klosteranlagen, Niederbrennen von Städten. Durch die Ordonanzas von 1552 wird alles strafbar, was mit den alten Bräuchen zusammenhängt. Christliches zwangsverordnet. Die Verbote treffen jede Art von Versammlung, selbst bei familiären Festen nicht mehr als 12 Gäste, die Jagd, Pfeile und Bögen haben verbrannt zu werden, die Zeichen der alten Bräuche, jegliche Art von Schmuck, Bemalungen des Körpers und Gesichts, die Gesänge, die Tänze, das nächtliche Spielen von Musikinstrumenten. Verboten wird strengstens auch der Balsche, das zeremonielle Getränk aus der mit Wasser und Honig vergorenen Rinde eines Baumes. 1556 wird Bruder de Landa die Leitung des Missionswerks in Yucatán übertragen. Er nutzt das sofort, um unter Berufung auf zwei unklare päpstliche Bullen seine Macht auszuweiten und überträgt sich das Amt eines Inquisitors. Por via de Inquisición, Klostergefängnisse, öffentliche Auspeitschungen bis zum Tode, peinliche Befragungen mit den bekannten Mitteln, führt er nun seinen Kampf gegen den falschen Glauben und die heidnischen Teufeleien weiter. Höhepunkt, das große Auto in Maní, vor hohen Holzgerüsten, an denen Hunderte aufgehängt wurden und ausgepeitscht oder ihnen die Glieder zerbrochen, Hunderte im San Benito kniend mit der großen Büßerkerze, unser Bruder, im zeremoniellen Aufzug des Inquisitors mit seinen Gehilfen. Über 5000 heidnische Bildwerke zerschlagen, Tafeln, Figuren, Vasen, Geräte. Und was ihm vor allem am Herzen lag, 27 Schriftrollen mit Glyphentexten, die heiligen Bücher der Maya im Feuer verbrannt. Deswegen muss er sich 1566 in Spanien vor einer Kommission verantworten. Deswegen heißt aber nicht wegen der Art seines Vorgehens gegen die Maya-Bevölkerung. Verantworten musste er sich wegen eines ganz formalen kirchenrechtlichen Problems. Heiden, also noch nicht Bekehrten gegenüber, war nämlich die Anwendung des inquisitorischen Zeremoniells nicht erlaubt. Um die Klärung dieser Angelegenheit ging es. Während er in Spanien auf seine Verhandlung wartet, schreibt er seinen Bericht über die Dinge in Yucatán. Der Radikalismus einer Zerstörung der Maya-Kultur und dieser Bericht über sie sind zwei Werkzeuge einer einzigen Strategie. Der Epigraphiker William Gates hat es so formuliert: 99% unseres Wissens über die Maya basieren auf seinem Bericht. Aber er zerstörte 99 Mal so viel, wie er uns mitteilt. Was er mitteilt, dient dazu, die geistige Welt der Maya scheinbar bekannt, zugleich aber unerkennbar zu machen. Mixt Information mit Desinformation, lenkt durch genug exotisches Detail ab und lässt so als Maya kostümiert die vertrauten Gespenster des Abendlands Revue passieren. Sklaverei, Folter, Menschenopfer und Blutbäder. Unser großer Gewehrsmann, sagt der Maya-Historiker Michael D. Coe. Delander hat die Basis der Majestik gelegt. Er hat dafür gesorgt, dass aus dem einen großen Rätsel der Maya die vielen Rätsel der Majestik wurden. Ein ganz anderes Rätsel, von dem nirgends die Rede ist, bleibt nur wie eine Wissenschaft, die sich gar nicht Majestik, sondern Diego Delander-Exegese nennen müsste, ohne eine Spur von Quellenkritik über ein Jahrhundert ihren Betrieb ohne größere Ergebnisse mit solcher Autorität aufrechterhalten kann. Die schriftlichen Maya-Quellen genießen keineswegs vergleichbares Ansehen. Die in verschiedenen Städten Yucatans gefundenen, in europäischem Alphabet geschriebenen, aber zum Teil noch auf Glyphentexten aufbauenden Bücher des Chilam Balam gelten als dunkel, verworren und widersprüchlich. Die Majestik zieht sie nur zu Rate, wenn es ihr passt. Es sind Geschichtsbücher in Form von Prophezeiungen und Unterweisungen, die Auskunft über die geistige Welt der Maya geben. Im Buch des Chilam Balam, dessen Manuskript in der Stadt Chumayel gefunden wurde, findet sich ein Text über die sogenannte Sprache des Suyua, eine Reihe von Beispielen für metaphorisches Sprechen, wie es in der geistigen Welt der Maya verbindlich ist.